Der eine wär gern Franz, der große Kaiser, der andere möcht schon Pompemondo sein, der dritte wär gern Niki Lauda und hat noch keinen Führerschein. So mancher möchte gern der Hahn im Korb sein, wenn Dolly Dolla eine Henne wär, und viele wären schon mit 20 gerne Millionär. Doch was sich auch ein anderer immer wünschen mag, ich hab nur einen Wunsch, den hab ich jeden Tag. Ach, lass mich doch in deinem Wald der Oberförster sein, der Oberförster sein. Oberförster.